Stories. Heute mit dem Tobi. Hallo und mit dem Marcel. Ja, hallo und mit Martin. Hallo. Die Folge ist die 271 und wir sind zurück nach einer Woche, die ohne Fanboys war. Jetzt wieder ein frischer Fanboys. Triumphale Rückkehr. Fanboys. Falls ihr nicht wisst, welchen Podcast ihr hört, das ist Fanboys und das ist die Folge 271 und es gibt dazu einen Zahlenfakt. Ja, heute nur so leidlich related. Am 27. Januar, also 271 nach deutscher Schreibweise, ist Tag des Schokoladenkuchens in Amerika, National Chocolate Cake Day. Und ich finde das erwähnenswert, denn den werden wir wahrscheinlich alle dringend nötig haben, denn wenn am 20. Januar oder 21., bin mir unsicher, Donald Trump vereidigt wird als amerikanischer Präsident, dann brauchen wir viel Schokoladenkuchen. Die Umfragen sind in der letzten Woche ungefähr stark umgeschwungen. 10 Prozentpunkte umgeschwungen. Ja, 10, 15 hängt immer davon ab, welche Umfragen. Also ich habe heute Morgen geguckt auf 538, da war Donald Trump noch auf 31%. Jetzt habe ich gerade Reload gedrückt, jetzt sind es 34%. Ja, das ist so schlimm. Und so geht das seit Tagen. Ja. Wenn man die Kurve so sich weiterdenkt, dann... Also wenn man jetzt extrapoliert von den letzten 2-3 Tagen, dann überschneidet sich's vor der Wahl tatsächlich, dass Trump noch über 50% kommt. Ja, genau. Wenn man diese 538-Kurve dreht, dann kommt da auch so ein Männchen raus. Ja, stimmt. Und der Kopf ist noch offen. Insofern, wenn man den noch schließt, dann kriegt man wahrscheinlich das Wahlergebnis. Ja, if you keep an open mind, your brain will fall out oder so. So ganz ist es mir nicht erklärlich, was da jetzt passiert ist. Naja, es ist halt dieses, es gab mal wieder ein E-Mail-Gate. Genau, also die politischen Podcasts, die ich ja so höre, regelmäßig spekulieren, dass es A, ganz grundsätzlich halt ein Phänomen ist von Election Tightening, also dass halt vor der Wahl ganz grundsätzlich es nochmal aufeinander zugeht und dass der FBI-Director Comey da jetzt irgendwie diese vier Uncertainty und Dingsbombs gestreut hat. Das hat jetzt auch nicht geholfen, vermutlich. Also wenn man sich die Zahlen genauer anguckt, dann ist eigentlich zu beobachten, dass eben die der Wahlanteil von Johnson, also den Libertären, jetzt einfach verschwindet gerade. Ja. Und die Leute zu Trump hinwandern. Also die Leute, denen es zu peinlich war, Trump zu wählen, die aber eher tendenziell rechts wählen würden. Die kommen halt jetzt ins republikanische Lager zurück, weil offensichtlich all die Skandale, die Trump gemacht hat, halt schon mehr als 10 Tage her sind. Ja, die Halbwertszeit im Bewusstsein der Bevölkerung. Und der Skandal, den Hillary jetzt am Stecken hat, ist ja, dass irgendjemand eine E-Mail geschickt hat, mit der sie nichts zu tun hat. Ja, aber wahrscheinlich. Ja. Und in der steht auch nichts drin wahrscheinlich, aber ja. Gut. Also wahrscheinlich hängt es mehr daran, dass sich mehr Leute trauen, jetzt tatsächlich Trump zu wählen, die gesagt haben, das ist eigentlich nicht mein Kandidat. Und ja, wenn das tatsächlich passiert, dann kommen spannende Zeiten auf uns zu. Ja, man will gar nicht sagen 4 Jahre, weil wer weiß, ob es bei 4 Jahren bleibt. Ja. Ja. Wenn ihr noch Geld bekommt aus Amerika, treibt das schnell dann ein. Lasst euch das schnell auszahlen. Genau, schnell ausreisen, schnell nochmal eure Lieben in Amerika grüßen, bevor. Denn der Wechselkurs wird wahrscheinlich einbrechen. Ja. Ganz im Gegensatz zum Pfund. Stimmt. Da gibt's ja interessante andere Neuigkeiten, dass das Parlament jetzt dem Brexit zustimmen muss, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau. Das wurde jetzt entschieden von, ich habe vergessen, wie das Gericht heißt, aber das zuständige Gericht hat entschieden, das Parlament muss befragt werden. Ja, irgendwie ist es ja auch ja sinnvoll. Ja. Nein. Na gut, wenn man bedenkt, dass diese Umfrage beziehungsweise dieser Volksentscheid nicht bindend ist, ja, dann müsste es eigentlich rechtlich so sein, dass das Parlament da mitreden kann und nicht bloß die Regierung was sagen kann. Okay, ja, wenn man das unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dann ja. Aber klar, bindende Volksentscheide sind nochmal was anderes. Da gibt ja das Parlament dann sozusagen in der Frage die Kompetenz ab. Kompetenz. Aber das war ja nicht der Fall. Ja. Ich wollte eigentlich vorher schon einhaken, aber jetzt, wo du sowieso den Schlenker zurückgemacht hast zu Großbritannien und vorher den Schokokuchen erwähnt hattest, es war jetzt die letzte Folge von The Great British Bake Off, irgendwie gerade jetzt, glaube ich, letzte Woche. Und ja, also wer irgendwie Kochshows mag, bei denen es nicht so kompetitiv zugeht und die irgendwie total süß und niedlich sind, der sollte sich das mal angucken, gerade jetzt unter dem Gesichtspunkt, dass es ja quasi die letzte Folge war, weil das von BBC auf Channel 4 wechselt und die Hosts ausgetauscht werden und alles anders wird. Aber das nur am Rande für die Freunde des gepflegten Kochfernsehens. Kommen wir von Zahlen, Fakten zu Fakten, die wir letztes Mal falsch oder semi-richtig hatten. Wir hatten uns gefragt, gibt es denn überhaupt USB-C auf Lightning-Kabel? Die einfache Antwort ist ja. Lieferbar zurzeit 1 Meter und bald auch 2 Meter. Genau, und das gibt es wohl schon seit dem iPad Pro. Ja, um nicht zu sagen, seit dem MacBook, oder? Ich weiß nicht, also ja. Ja, jetzt haben wir uns wieder von den Fakten, die wir recherchiert haben, wegbewegt und wissen natürlich schon wieder nicht. Auf jeden Fall gibt's das schon. Das gibt's schon. Das kann man kaufen. Im Zuge dessen habe ich auch noch mal ein bisschen so mit USB-C nachgelesen, den USB-Artikel auf Wikipedia. Und was ich ja nicht wusste, ist, dass USB-C nur der Stecker ist, ja, die Steckerart. Ja. Und nicht gleichzusetzen mit USB 3.1. Genau. Das ist quasi wie MKV und MPEG-4. So. Das ist der Container und der Codec. Genau, also mit dem theoretisch kann man auch über USB-C-Stecker ältere USB-Standards laufen lassen. Ja. Oder Thunderbolt 3. Genau, man könnte zum Beispiel das also auch in Handys einbauen, ohne jetzt USB 3.1 unterstützen zu müssen. Ja. Ja. Es liegt ja irgendwie auch nahe, dass irgendwann mal Apple sich dazu entscheidet, diese Stecker wieder zu vereinheitlichen. Da gibt es ja jetzt wieder Gerüchte, dass das mit dem iPhone 8 passieren wird. Ja, ja. Also ich habe auf Twitter gelesen, TM, dass es irgendwie jetzt 5 Jahre her ist, seit Lightning eingeführt wurde und dass es damals auch 5 Jahre Dock-Connector gab, bevor dann Lightning eingeführt wurde. An dieser Stelle vielen Dank an Mario Berluti, der das irgendwie gefragt hat auf Twitter, mich und ein paar andere. Ja, und dann könnte man sich ja vorstellen, dass das nächstes Jahr schon soweit ist. Auch wenn sich das Gefühl schon wieder viel zu bald anfühlt. Ja, da ist ja noch der Aspekt, den ich ganz vergessen hatte. Und das sehen ja die ganzen Peripheriegeräte, also die Super Magic, ich weiß nicht, wie die heißt. Super ja, Magic die Maus Magic, und das Super Magic, Super Magic. Super Magic Trackpad ja, und das Super Magic Keyboard, die sind ja auch alle inkompatibel momentan. Ja. Na gut, die kannst du dann mit einem Lightning USB-C-Kabel anstecken zumindest. Genau. Um wieder zurückzukommen. Deswegen ist das schon eine sehr sinnvolle Anschaffung abseits, also selbst wenn man einen Adapter hat. Ja. Ja. Okidoki. Oh, ich habe gerade eine Micro-SD-Karte in der Mitte durchgebrochen aus Versehen. Naja, shit happens. Kommen wir zurück zur Agenda. Und der erste Punkt ist, ich glaube, wir haben das letzte Woche auch schon kurz am Rande erwähnt. Möglich, aber, ja, ja. Es gibt ja dazu auch neue Gerüchtelagen. Es geht um die AirPods und deren Nicht-Existenz. Genau, so wie ich das gelesen habe, sind die jetzt auf Januar verschoben worden. Das war der Stand bis vor 2 Stunden. Ah, okay. Weil das ist irgendwie so eine indische Supply Chain Watchdog Webseite, die irgendwie guckt, wie die eigentlichen Hersteller der Hardware-Devices ihre Gewinne reporten und dementsprechend versucht zu raten, wann Dinge rauskommen. Und die haben halt gesehen, diese Firma, die für Apple diese Dinger macht, die wird jetzt wahrscheinlich im vierten Quartal keine Gewinne einfahren und hat jetzt erst projiziert, fürs erste Quartal 2017 Gewinne wieder wesentlich zu steigern. Und daraus schließen sie, dass sich die AirPods verschieben bis Januar. Die neue Gerüchtelage ist allerdings, dass es wohl Apple-interne Quellen von diversen Rumor-Sites gibt, die sagen, no way, dass sich das so lang verschiebt. Ja, mal sehen. Also angeblich soll es dieses Jahr noch was werden, aber vertrauen kann man, glaube ich, nicht drauf. Ja, wenn es noch länger dauert, dann kann man die wahrscheinlich sogar mit USB-C laden. Stimmt, ja. Denn das Ladegerät wird ja auch wieder einen normalen USB-Stecker haben, oder? Nein, das Ladegerät hat unten einen Lightning-Port. Ah, ein Lightning-Port. Also dieser kleine... Verstehe. Genau. Ja, naja, ja, das ist ja dann momentan sicher auch unproblematisch. Ja, unproblematisch. Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich Germany's Next Machine Translation. Model Talk. Model Talk. nein, Model Top, wenn dann. Ja. Model Top. Das ist lustig, weil ich habe nach GNMT gegoogelt. Mhm. Und obwohl GNMT ein Google-Produkt ist, schlägt er einem immer vor, nach Germany's Next Top Model zu googeln. Ja. Genau. GNMT ist die Google Neural Machine Translation. Genau. Was? Google Neural Machine Translation System. Das dann hätten sie eigentlich Google Neural Translation Machine nennen können. Ja, haben sie. Ja, nee. haben sie nicht. Genau. es ist ja jetzt 10 Jahre her, dass Google Translate eingeführt wurde. Ja. Ich erinnere mich auch noch ganz mit wehmütigen Gefühlen an Babelfish. Oh ja, Babelfish. So der, glaube ich, der erste Translator im Netz. Ja, der erste. Das Alta Vista der Übersetzungsmaschinen im Netz. Genau. Und Google stellt jetzt sozusagen eine neue Generation vor, die auf neuralen Neural Networks beruht. Mhm. Die ist jetzt auch schon implementiert und ist im Netz und in der App schon, und zwar für Chinesisch-Englisch. Ja. Das ist ja so ein Thema, das war immer sehr schlecht mit dem bisherigen Modell. Also auch Japanisch-Englisch zum Beispiel auch, aber Chinesisch-Englisch noch mehr eigentlich. Und da soll jetzt ein Einsatz von diversen TensorFlow Magie Elfenstaub Kilos helfen, das besser zu machen. Sie haben in diesem Blogpost auch so ein paar Beispiele, wie das dann aussieht, und lustige Graphen, auf der Übersetzungen auf einer Qualitätsstufe von 0 bis 6 bewertet werden, und da ist das ein 1 besser, fast. Ja, also es sieht auf jeden Fall nach einem guten Sprung nach vorne aus. Die anderen Sprachen werden dann peu à peu nachgeliefert. Hm. Ja, ich bin gespannt. Also um nochmal kurz den Unterschied herauszustellen, bis jetzt war es halt so, dass es funktioniert auf der Basis von Phrasen. Also sie haben quasi Dokumente als Basis genommen, in denen Phrasen vorkommen in zwei Sprachen. Also zum Beispiel die EU ist da immer ein sehr guter Quell von solchen Dokumenten, weil die ja alles in alle Mitgliedssprachen übersetzen. Und anhand dieser Dokumente haben sie sich quasi so einen Algorithmus gebaut, der dann Phrasen in andere Phrasen übersetzt. Und das war so der bisherige Ansatz. Und jetzt haben sie eben ein neurales Netzwerk draufgeworfen. Ja, was ich sehr lustig fand, ich habe dann die Beispiele rüberkopiert in Google Translate, um auszuprobieren, ist es jetzt schon implementiert oder nicht. Und wo er total austickt, ist, wenn du die Returns drin lässt, die in dem Dokument drin sind, dann ist die Übersetzung wesentlich schlechter, als wenn man die rauslöscht. Du meinst jetzt beim Chinesischen? Ja, auch bei Französisch oder so. Okay. Also generell in Google Translate, wenn ihr da Returns mitten im Satz habt, dann wird euer Satz schlechter übersetzt. Hm. Fand ich verwirrend, muss ich ganz ehrlich sagen. Macht aber auch so ein bisschen Sinn. Macht fast nie Sinn, kann aber Sinn machen. Ja. Also wenn ich natürlich eine Liste habe mit einzelnen Wörtern oder oder Phrasen, dann ergibt es total Sinn. Wenn ich irgendwas rauskopiere, was mein Hauptanwendungsfall ist, dann ist es, glaube ich, nicht so sinnvoll. Und dann habe ich versucht, eine chinesische Seite zu übersetzen und hatte das Gefühl, dass die besser übersetzt wurde, als ich den Text direkt in Translate rein kopiert habe, als wenn ich die Seite habe übersetzen lassen. Aber vielleicht habe ich auch nicht genau genug geguckt. Vielleicht. Genau. In jedem Fall die chinesische Übersetzung jetzt besser. Genau. Die chinesische Übersetzung, die ich dann hatte von der Webseite, war immer noch nicht so toll, fand ich. Aber ich habe den Vergleich nicht so, weil früher habe ich es gar nicht erst probiert. Oder ganz selten probiert und dann war es nur Kauderwelsch. Also wahrscheinlich ist es schon wesentlich besser geworden. Ja, also bis jetzt war es halt oft so, dass man nicht mal gut raten konnte, was es jetzt sein soll. Und wenn sich's schon in eine bessere Richtung von, man kann ungefähr ahnen, um was es geht, bewegt, dann ist es schon ein Fortschritt. Also in dem Artikel steht, glaube ich, auch, dass Französisch, Englisch und Deutsch-Englisch besonders gut funktionieren. Da bin ich dann gespannt. Ja. In der Tat, Englisch, Spanisch und Englisch-Französisch sind so das Beste. Nun gut, was wir als nächstes auf der Liste haben, ist ein neues Spiel mit keinem Namen. Und das ist nicht das neue Projekt von Marcel, sondern es ist das neue Projekt. Spiel, das keinen Namen hat. Ja, es ist das neue Projekt von That Game Company. Ja, übrigens, Aga und ich suchen ja einen neuen Namen für einen Namen für unser Spiel. Vielleicht kennt ihr auch den Tumblr dazu. A Game Has No Name. Genau. Tumblr. Wenn euch was einfällt, gerne her damit. Naja, aber ja, so aus dem Nichts wird es wahrscheinlich schwierig, einen passenden Namen zu raten für das Spiel. Ja, aber da gibt's ja ein paar Bilder. Okay. Ich meine, Pipe Dreams hat sich dann das Luftschloss erwiesen. Wir hatten die glorreiche Idee. Wir hatten ganz kurz einen Namen, ja. Ja, und dann hatten wir eine Markenrechtsrecherche. Dann hatten wir wieder keinen. Ja. Das Problem hat That Game Company noch nicht, denn sie haben nur einen Platzhalternamen. Ja. Von einem Projekt, das auch schon seit Jahren mal wieder durch die Blogs geistert, nämlich das nächste Spiel von That Game Company. Der Twitter-Handle heißt deswegen auch That Next Game. Und teased ja 2-3 Symbolgrafiken an. Ja. Ich das richtig sehe. Ein Ding, das wie ein Screenshot wirkt, aber eigentlich gemalt aussieht. Sieht eher aus wie so ein Konzept-Artwork. Dings. Ja, A Game About Giving ist die Beschreibung und auch die vollumfängliche Information, was sie rausgelassen haben? Naja, das stimmt jetzt nicht ganz. Also sie sagen ja Multiplattform, Multiplayer. Das ist ja dann insofern schon mal eine Aussage. Also nicht nur Xbox und mehrere Leute. Ja. Kommst du auf Xbox? Weil die Erfahrungen mit Sony so schlecht waren. Es ist schneller als PlayStation 4. Das ist, dann verschwende ich nicht so viel Zeit, über die Plattform konkret zu reden. PS4 hat einen Buchstaben mit Xbox, PS4. Aber wenn du es aussprichst, hat es mehr Buchstaben. Ich finde, es hat mehr Silben auch. Ich kann ja PS4 sagen. Also Multiplattform klingt für mich danach, es wird auch für Konsole erscheinen. Ja. Denn Multiplattform heißt, glaube ich, nicht PC und Mac. Nee. Naja, Journey ZB ist ja auch auf Konsolen und nur auf Journey Konsolen. Ist auch Multiplattform, PS3 und PS4. es gibt noch eine Information dazu und die ist vielleicht die interessanteste. Angestrebtes Release-Date ist 2017. Ja, also 2018 oder 2019 in einem Jahr sehen wir es dann. Können wir dann. Aha. Oder so, Also Sie haben sich ja diesmal wirklich zurückgehalten. Insofern kann es durchaus sein, dass sie jetzt so weit sind, dass das sogar stimmt. Mal sehen. Es unser offizieller so Stand. Ja. Bitte. Unser offizieller Standpunkt ist OMG. Okay. Das war's. Das war's schon. Unser offizieller Stand, das ist OMG und wir können es nicht abwarten. Ich habe total Angst davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich auch. Ich habe deswegen Angst, weil mir Flower und Flow nicht gefallen haben. Ich glaube, Martin, du brauchst weniger Angst haben, weil ja, die haben ja alle drei gefallen. Genau. Also werden sie sicher was machen, was auch dir wieder gefällt. Ja. Und das wirkt halt auch so ein bisschen, als wäre es so eine, also von dem einen Konzept Grafikdings da, das jetzt online ist, wirkt es halt auch so ein bisschen, als wäre es eine Mischung aus Flower und Journey. Ja, stimmt schon. Das Tor sieht sehr journeyig aus und die Wiese sehr flowerig. Ja. Ich finde, es sieht aus wie ein Multiplayer-Journey und zwar in mehr als zwei Spieler Multiplayer-Journey. Massively Multiplayer-Journey. Aber im Grunde kann man am Bild eigentlich schon sagen, wie das Spiel geht. Du fliegst über diese Wiese, so als Kind, in diesem wallenden Umhang, sammelst Blumen ein und musst sie anderen Kindern geben. Ja, was soll das mit den Kerzen dann? Du während du fliegst, musst du... du musst auf jeden Fall das Licht weitergeben. Ja, und die, was ist mit der Wolke? Nein, ganz grundsätzlich ist das so von der Optik her ja so ein bisschen Studio Ghibli. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur die Konzeptart ist oder so, aber ja. Das ist ganz sicher Konzeptart. Naja, aber ob dieser Stil begrenzt ist auf die Konzeptart oder ob das Spiel halt auch so in diesen. Aber mal sehen. Ich bin gespannt. Ja. Und dann möchte ich kurz zu einer wiederkehrenden Rubrik hier einladen, die wir die letzten paar Wochen ja ständig hatten, nämlich Map jammert rum. In diesem Falle wollte ich kurz jammern, dass ich jetzt tatsächlich nochmal auf Twitter rumgejammert habe wegen dem Picture-in-Picture-Framework und dass das nur Safari kann. Und stellt sich raus, es gibt natürlich ein Private Framework, das WebKit da auch für benutzt. Und man kann sich da, wenn man ausreichend viel Energie investiert, auch reinhacken und selbst irgendwie dann Software schreiben, die sich da in dieses Private Framework reinhängt. Darf man natürlich alles nicht von Apple aus. Und der Mac App Store ist dann eh gestorben, wenn man das machen will. Nun ja, aber so, das ist zumindest der Stand der Dinge. Es gibt API, aber, die ist private. Ja. Aber das Witzige ist, es ist ja auf Safari beschränkt, hast du gesagt. Ja. Aber die Mediatheken funktionieren alle nicht damit. Ja, natürlich nicht. Ich meine, ZDF hat ja jetzt umgestellt auf HTML diese Woche oder so. Aber das hat auch nicht geklappt. Picture. Also es ist wirklich das Einzige, was funktioniert, ist YouTube, habe ich Ja, Vimeo hat sogar einen extra Button dafür. Also du kannst auf die TV-App warten. Du kannst als Webseite tatsächlich das auch in Safari abfragen und dann einen Button hinmachen. Macht halt keiner außer Vimeo. Und ja, und Rechtsklick doppelt auf YouTube geht halt auch. Nun ja, ich glaube, ich schreibe mir jetzt eine kleine App, die da Videos abspielen kann. Mal sehen. Aber was ich einfach einen zweiten Monitor. Ja. Nein. Ich kaufe mir ja jetzt dieses neue MacBook und dann habe ich ja nur noch einen Monitor und deswegen. Ja, ja übrigens, das ist ja auch Gerücht, dass Apple sich vom Monitorbau komplett verabschiedet hat. Ja, mal sehen. Also sie haben jetzt diesen LG-Monitor auf der Keynote gefeatured, groß. Ist jetzt nicht das erste Mal, dass sie einen Dritthersteller-Display featuren. Aber nun ja, mal sehen. Was ich eigentlich noch bejammern wollte, ist nämlich dieses Feature von auf der Apple Watch tippen. Die meisten werden es gar nicht wissen oder wenn dann nur aus der Keynote, dass man ja auf der Apple Watch mit Watch OS 3 so quasi malen kann, um Buchstaben zu schreiben. Wenn du Ami bist. Du musst die Ami-Tastatur dafür einstellen. Das ist das, ja. Also du musst da die Sprache umstellen und das ist halt irgendwie, wenn du in diesem Eingabemenü bist, musst du halt irgendwie Force pressen, Deep pressen, whatever, ja, und dann kannst du Switch Language machen und dann kannst du Englisch machen und dann kannst du aber natürlich deutsche Sätze schreiben mit der englischen Wisch-Tastatur. Und der erkennt dann auch Deutsch. Ja, er beschwert sich zumindest nicht. Was du halt nicht machen kannst, sind Umlaute. Aber alles andere geht halt. So. Und da ist auch keine große Korrektur irgendwie am Start. Zumindest nicht in den Beispielen, die ich jetzt getippt habe. Es ist nur irgendwie total seltsam, dass für Deutsche dieses Feature halt so komplett verschwunden ist. Es war nie angekündigt. Also ich kann mich erinnern, dass sie gesagt haben, dass es auf Deutsch geht und ich weiß nicht, ob es Japanisch war. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, aber also schon dieses Ding, dass es halt auf Englisch geht und auf Deutsch nicht, ist irgendwie Idiot. Total seltsam. Ich meine, es gibt so Sachen, da verstehe ich es ja noch halbwegs, also so dieses Transcription-Feature von der Voicebox zum Beispiel, was halt nur in Amerika geht tatsächlich, also was halt geht, wenn du deine Region auf US umstellst, aber weil das ist ja Spracherkennung und meinetwegen, aber da, das ist jetzt nun wirklich kein großes Ding, da das auch für Deutsch zu unterstützen, da musst du halt im Zweifel noch Ö und Ä erkennen und dann war es das auch. Ja, für Deutsche kein Schreibvergnügen. Kein Schreibvergnügen. Gut, das war die Jammerecke, präsentiert von Acer. Nein. wo wir schon beim Konsum sind, kommen wir zum Konsum. Ich leite ein. Du siehst es, die jahrelange Erfahrung Podcasts äußert sich in einer extrem eleganten Überleitung. Ich lache eigentlich wegen dem, was jetzt kommt. Wegen Owlboy. Ich kenne Owlboy, weil es auf der die besten Indie-Spiele 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Liste steht. Ja, es handelt sich um Owlboy, der Eulenjunge. Ein Spiel, das seit gefühlt 7 Jahren in Entwicklung ist und tatsächlich jetzt letzte Woche erschienen ist. Allerdings nur für Windows, muss man auch gleich dazu sagen. Eulenboy, nein. Und zwar Windows 95. Nein. Also ich spiele das auf Windows 10, das funktioniert. Es ist ein wunderschönes Pixel Fly and Run sozusagen. Also bist so ein kleiner Eulenjunge und musst durch Level dich durchbuxieren und diverse Rätsel lösen zusammen mit Freunden. Also es gibt zum Beispiel, ich bin noch nicht so wahnsinnig weit, aber ich habe zum Beispiel einen Freund getroffen, den kann ich mit meinen Eulenkrallen mitfliegen lassen und der schießt dann quasi. Ah. Das ist so ein Wissenschaftler sozusagen und der hat so eine Pistole. Aber es ist unfassbar schön gemacht. Das ist so eine High Pixel, nennt er das selber. Also so eine Pixel Style, der aber sehr hoch aufgelöst ist und dementsprechend halt irgendwie jetzt nicht 16-Bit oder was auch immer ist, sondern es ist eine sehr schöne Pixel-Grafik, um es mal runterzubrechen. Und großartiges Spiel. Der Trailer gibt auch schon viel her dazu. Ich will gar nicht viel rumseiern dazu. Ich kann das empfehlen, es ist gut. Ja, das etwas Tragische an der ganzen Geschichte ist ja, als Owlboy konzipiert wurde und sie mit der Entwicklung angefangen haben, war das ja der Trend der Trends und das Tollste und Neueste und Innovativste überhaupt, ein Retro-Spiel zu machen. Mhm. Pixeloptik. Ja, und jetzt ist es quasi so das letzte das der Retro-Spiele. Der Retro-Spiele. Ja, und jetzt ist es schon wieder, in 10 Jahren ist das dann total in, würde ich sagen. Ja. Da kommt dann die HD-Variante. Das ist interessant. 3D-Pixel in VR. Stimmt. Voxel. So Retro 8-Bit-Style, nur die Pixel sind keine Pixel, sondern kleine Klätzchen. Würfel. Ja, Minecraft-Mod. Nice. Ja. Genau. Oh mein Gott, ich habe gerade Minecraft beschrieben. Jetzt fällt es mir erst ein. Auf. Was? Du hast Minecraft? Ja, du hast ja vollkommen recht, Minecraft. Ich meine, das sind die Pixel keine Punkte, sondern dreidimensional. Ja. OMG. Ja, als nächstes auf der Liste haben wir einen Fernsehtipp. Ja, und zwar von mir mal. Ja. Also eigentlich von Aga, muss ich ganz ehrlich gestehen, wieder. Ich hoffe, du spoilerst nicht allzu viel, weil ich hab's noch nicht. Spoiler geguckt. Eigentlich gar nichts. Okay, gut. Nicht spoilern, bitte. Ich werde keine Details spoilern. Gut. Ich sag kurz das Setting und so. Ja. Es geht um. Ja, das, was HBO wahrscheinlich so als Nachfolgeserie zu Game of Thrones sieht. Game of Thrones gibt's ja jetzt nur noch 2 Staffeln. Ja. Aber zwei halbe sozusagen. 2 kürzere. Wie viele Folgen sind das denn überhaupt? Ich glaub, weil das waren ja immer 10, oder? Oder so, 7 oder 8. Ja. Ja. Die sind ja eh nicht so lang. Ja. Genau. Und langsam machen die sich natürlich auch Gedanken drüber, was passiert dann, wenn das nicht mehr läuft. Und ja, Westworld scheint gar nicht so schlecht zu funktionieren als Nachfolger. Ja. Läuft momentan in Deutschland auf Sky im Original. Ja, Sky ist ja eh dann so die Adresse, da kann man auch Game of Thrones gucken. Ja. Und auch Doctor Who. Ja. Was mich total ärgert, diese blöden Pay-TV-Sender, die die dann dazwischen geschaltet sind, weil wenn es die nicht gäbe, dann gäbe es das einfach so im Fernsehen. Ich weiß nicht, ob so ein Schuh draus wird, aber ja. Nee, was mich ärgert ist, dass es halt auf iTunes noch nicht ist. Also wir sind 2017 immer noch nicht so weit, dass die Serien einfach gleichzeitig auf iTunes Die HBO-Karten kommen alle ein Jahr später. Ja. Man kann in Deutschland nur mit größten Verrenkungen Geld dafür zahlen, Ami-Serien zu sehen. Und das Problem ist, dass Westworld halt wie Game of Thrones oder damals Lost schon eher so eine Serie ist, die man live gucken will und dann mit diskutieren. Sag ich euch jetzt. Ja, gemein. Ich kann da nicht mitreden. Gemein. Ja, es juckt mich. Es juckt mich sehr. Und ich habe das schon lange nicht mehr gemacht, dass ich Serien live gucke, weil das. Es gibt auch wenige, wo sich das irgendwie lohnt. Langweilt. Interessant auch, Sky hat die HBO Westworld Seite, Internetseite sozusagen gekapert und leitet auf seine eigene um. Denn da gibt's irgendwie kleine Easter Eggs und so zu finden. Kann man aus Deutschland halt einfach nicht. Nee. Weil Sky dann auf so eine langweilige Übersichtsseite weiterleitet. Westworld. Also mal ganz prinzipiell, Westworld, unter den etwas älteren von uns, wird das bekannt sein als ein Film mit Jules Brynner. Nein, Jules Brynner war da drin. Ja. Den noch älteren ist es vielleicht bekannt als ein Buch von Michael Crichton. Und dann wissen wir nämlich auch die Handlung schon. Genau, ein Buch von Michael Crichton. Und das Interessante ist, bei dem Film hat er selber Regie geführt. Oh. Und im Grunde ist es fühlt sich an wie so ein Vorläufer von Jurassic Park. Also es geht um einen Vergnügungspark, in dem Menschen rumhüpfen und dann passieren Dinge. Ja. Es gehen Dinge schief, muss man ja fast sagen. Es gehen Dinge schief. Und zwar, Westworld ist ein Westernpark mit Cowboys und was weiß ich. Ganz interessant, ich habe aufgrund dessen auch mal in den Westworld so ein paar Schnipsel reingeguckt in den Film. Und es ist ganz witzig, wie Western vor 30, 40 Jahren gezeigt wurde und wie das heute aussieht. Bin gespannt, wie es in 40 Jahren dann präsentiert wird. Also die Produktionsmittel sind schon wesentlich besser heutzutage. Ich bin mir unsicher, ob es ein Remake ist oder nicht. Den Film Westworld selber habe ich nie ganz gesehen. Also jetzt einfach bloß ein paar Schnipsel. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Habt ihr das Buch gelesen? Ich muss mich übrigens verbessern. Er hat zwar das Buch geschrieben, aber das Buch war das Drehbuch zum Film. Insofern ist es kein Buch an sich. Es ist gar kein Buch. Okay. Und ich habe den Film jetzt auch in meiner Queue wegen der Serie, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe den Trailer ein paar Mal gesehen, weil wir den schon länger mal gucken wollten. Ich glaube, die Serie ist mehr so ein Reboot davon. Also jetzt erwartet also euch nicht zu viel von dem Film. Der ist kein toller Film. Es könnte ein Reboot sein, es könnte ein Remake sein, es könnte auch eine Fortsetzung sein, wer weiß das schon. Genau. Der Film gibt nicht genug für eine Serie her. Denn dem Film geht der... Also Spoiler für den Film jetzt. Ja. In dem Film geht der Park kaputt und erweist sich als nicht lebensfähig, weil die Parkinsassen, die Roboter, ihn zerstören. Also analog zu den, wie viel auch immer Jurassic Parks danach, hat Michael Crichton da schon seinen Plot durchgezogen. Ja, genau. Also der Park wird von Robotern bevölkert, die sehr menschenähnlich aussehen. Das ist so das ganze Grundthema der ganzen Sache. Und sich sehr menschenähnlich verhalten und die gehen dann halt kaputt. Und das war auch so mein erster Gedanke, wie soll man daraus eine Serie machen? Das ist doch in einer halben Stunde durcherzählt. Allerdings muss ich sagen, die funktioniert sehr, sehr gut. Hat sehr viel Spannung aufgebaut von Anfang an und ich würde sie tatsächlich so in eine Liga wie Game of Thrones momentan stecken, was so Serien angeht, was meine Motivation zumindest auch angeht, sie weiterzugucken, was das Mystery angeht. Es ist nicht ganz verwunderlich, wenn man hört, dass hinter der Serie Menschen stecken wie Jonathan Nolan und J.J. Abrams ist irgendwie auch da mit dabei, aber es fühlt sich nicht so lustig an. Glücklicherweise. Jonathan Nolan, der mit seinem Bruder ja einige Filme gemacht hat, wie Memento. Ich glaube, die ganzen, die drei Batman-Filme haben sie auch zusammen gemacht. Und ich glaube, dass Inception auch ein Gemeinschaftsprojekt war. Also einen Film hat sein Bruder alleine gemacht, glaube ich. Ja. Jonathan Nolan, das ist der von den beiden, der, glaube ich, nicht Regie führt, normalerweise. Aber da jetzt in der Serie schon? Na, weiß ich nicht. Kann man alles nachlesen auf Wikipedia. Ja. Auf jeden Fall eine großartige Empfehlung, auch vielleicht tatsächlich live zu gucken, Theorien zu spinnen. Es ist halt immer so schön, so diese Livehaftigkeit, wo alle auf der Welt noch nicht wissen, wie es weitergeht. Außer die Darsteller. Es spielt Anthony Hopkins mit. Und zwar habe ich endlich mal wieder so ein Gefühl, wie ich damals bei Schweigen der Lämmer bei ihm hatte. Er ist nicht so eindeutig definiert wie in Schweigen der Lämmer, aber er hat diese Creepigkeit, die ich sehr, sehr an ihm mag und wo er meines Erachtens am besten ist, wenn er das spielt. Genau. Cool. Ja, also sehr schön. Was mir auch sehr gut gefallen hat, bin gespannt, ob ihr mir dann später da widersprechen werdet, sind die Frauenrollen, die ich als sehr stark empfinde. Dann auch vom Alter her, sie haben jetzt nicht nur junge Frauen gewählt, sondern auch so Mittelalte, die eigentlich normalerweise nirgends irgendwie vorkommen und wenn, eine unwichtige Rolle haben. Also das fand ich sehr spannend. Und das gefällt mir ganz gut. Es ist aber so subtil, dass man es gar nicht so mitkriegt. Aber wenn man genauer hinguckt und so schaut, ja, welche Charaktere sind wie interessant und was machen die so, ist mir das schon sehr stark aufgefallen. Dass es eigentlich die Frauenrollen sind, die das vorantreiben, die ganze Geschichte. Cool. Ja. Also sehr schön. Bin gespannt, wie es weitergeht und sie haben auch irgendwie schon einen langfristigen Plan, wie viele Staffeln sie machen wollen und für wie viel sie so Geschichte haben. Also hoffe, das entwickelt sich ganz gut. Die Serie ist nicht ganz problemlos gestartet. Sie haben, glaube ich, den Piloten schon vor 2 Jahren gedreht und hatten vor, letztes Jahr zu starten mit der Serie. Hat dann aber irgendwie nicht geklappt. Ich finde es immer wieder total erstaunlich, dass die, dass meistens Piloten gedreht werden, die dann, wo dann das meiste Material auch wirklich in der Serie landet. Weil du drehst da so einen Piloten und ein Jahr später wird dann die Produktion der Serie angefangen. Du drehst plötzlich an ganz anderen Orten und musst das irgendwie zusammenfassen. Dann wurden 1-2 Schauspieler ausgetauscht, musst du die Szene nachdrehen, und so, dass du nicht siehst, dass das aus verschiedenen Quellen stammt, finde ich immer wieder erstaunlich. Aber die Wissenschaft in Anführungszeichen sagt über zusammengestückelte Szenen und Dinge verändern sich zwischen Schnitten in der gleichen Szene und Unlogigkeit ist das generelle Fazit, checkt eh keiner. Ja, das ist auch wahr. Die Titelsequenz ist von den gleichen Leuten, die auch die Titelsequenz zu Game of Thrones gemacht haben. Ah, okay. Interessanterweise. Und es kommen 3D-Drucker vor, die, das kann ich erzählen, weil das ist der Einstieg, das erste Bild, was man sozusagen. Okay, Spoiler Alert. Auch Menschen drucken. Also, was heißt Menschen? Roboter halt drucken. Androiden. Ja. Nice. Very nice. Cool. Und druckt dann der an so einen Androiden hin? Also, der Vorspann dauert, glaube ich, so 20 Sekunden. Wow. Ich hätte jetzt gesagt, das kommt auf die Filamentstärke an. Gut, in diesem Sinne, ich habe auch noch schnell eine Empfehlung, die ich gar nicht aufgeschrieben habe, aber die mir jetzt einfällt, wo es um Serien geht, die man hierzulande schlecht bis gar nicht gucken kann. Ich möchte unter Vorbehalt eine Serie empfehlen, die Douglas Adams Material umsetzt, zumindest darauf basiert. Es gibt nämlich eine neue TV-Serie von, zu, über Dirk Gently's Holistic Detective Agency, die weniger bekannte Reihe von Douglas Adams, bei der es um einen Detektiv geht, der nicht so wirklich ermittelt, sondern einfach nur davon ausgeht, dass wenn er diesem Fall irgendwie folgt, dass dann alles, was ihm passiert, irgendwie auch mit diesem Fall zu tun hat, weil alles mit allem zusammenhängt und holistisch und so. Und dabei mal die Fälle löst. Und es ist ganz gut gemacht. Es ist von BBC America tatsächlich produziert. Die Hauptrolle ist Samuel Barnett, den kannte ich nicht, aber die Sidekick-Rolle ist lustigerweise Elijah Wood. was auch sehr gut passt. Und für West Wing-Fans gibt es auch diverse Kurzauftritte von Richard Schiff, den man als Toby Sigler kennt, als FBI-Agenten. Das ist auch sehr lustig. Aber so an sich ist es sehr gut gemacht. Die Special Effects sind gut und die Erzählweise gefällt mir auch recht ganz gut. Das passt alles gut zu Dirk Gently und wie die Bücher geschrieben sind. Und ja, reingucken im Zweifel. Ich habe gerade gesehen, dass es angeblich auch auf Netflix ist, aber keine Ahnung, wo auf Netflix. Dann hau ich jetzt auch noch eine Serien-Recommendation raus. Wenn ihr Western nicht mehr sehen könnt, weil ihr die ganzen John Wayne und Clint Eastwood-Dinger doof fandet, guckt euch Deadwood an. So eine tolle Western-Serie. Ja. Ist auch schon fertig und abgeschlossen, hat 3 Staffeln. Auf HBO. Nice. Wenn ihr Western nicht sehen könnt, guckt euch eine Western-Serie. Ja, genau. Wenn ihr Fantasy nicht mehr lesen könnt, dann lest George R. R. Martin. Wenn ihr Western hasst, guckt euch Deadwood an. Also ich meine, ich muss ehrlich sagen, wenn ihr 24 nicht mehr gucken könnt, schaut Homeworld. Nein, Designated Survivor. Ich schaue Westworld tatsächlich, obwohl es noch nicht geguckt. Western-Elemente hat. Genau. Ja. Ganz genau. Vielleicht sollten wir lieber einen Serien-Podcast machen. An was? Ein Serien-Podcast. Nee, das macht ja schon der Uli. Aber, stimmt. Aber wir sprechen nur alle halbe Jahre mal über Serien. Das macht auch der Uli. Sorry. Grüße an dieser Stelle. Es gibt auch wirklich immer nur sehr wenige, die ich aufmerksam verfolge. Und Walking Dead gehört zum Beispiel jetzt nicht mehr dazu. Ja, da bin ich auch schon seit der dritten Staffel raus, glaube ich. Ja. Seit sie da bei diesem Mayor waren. Seitdem bin ich raus. Verstehe. Gut, egal. Das war eigentlich der Höhepunkt der Serie. Ja, aber so die Staffeln. Ja, aber mir hat nicht gefallen, wie die mit den Frauenrollen umgegangen sind zu dem Zeitpunkt. Ja. Und dann habe ich irgendwie, Egal. Kommen wir zurück auf die Schiene und auf unsere Agenda. Und da steht noch eine Sache drauf, das jetzt gefühlt auch schon seit Wochen immer wieder mal Thema ist, nämlich Abduction. Und ich habe tatsächlich Abduction gespielt, weil jetzt die VR-Version rauskam und ich habe heute 2 Stunden irgendwie in diesem seltsamen Setting verbracht. Und es ist mir tatsächlich ein bisschen schlecht geworden auch. Ich bin immer noch ein bisschen queasy. was auch ein bisschen an der Art der Interaktion, glaube ich, vielleicht auch liegt, aber dazu gleich mehr. Abduction, das neue Ding von Cyan, die Leute, die Myth und Riven gemacht haben, oder? Genau. Myst. Dementsprechend ist auch die Standardinteraktion, wenn du es startest, erstmal, dass du von Punkt zu Punkt springst quasi. Hast du es eigentlich jetzt nicht VR gespielt, Marcel? Also ich habe heute mal wieder die aktuelle Version runtergeladen und bin dann irgendwie hängen geblieben in diesem Titelscreen, wo du diese Particles hast. Ja. Weil da musst du an eine bestimmte Stelle gucken und dann werden die Particles zum Schriftzug und Logo. Mhm. Und es ruckelt an der Stelle zu sehr, dass ich das geschafft hätte. Ach Gott. Ich glaube, es ist wieder ein bisschen besser geworden, immer noch nicht gut genug. Interessant fand ich in der E-Mail von Cyan, war, dass sie gesagt haben, sie warten darauf, dass Apple ein Metal-Update macht. Ja, ja. Vorher können sie nicht releasen. Also sie arbeiten wohl auch ein bisschen mit Apple zusammen, was das angeht. Meine Hoffnungen sind ein bisschen begraben und ich muss ganz ehrlich sagen, je länger dieser Prozess dauert, umso weniger habe ich Lust, das zu spielen. Huh. Also in 3D hätte ich es mir jetzt gerne auch nochmal angeguckt, aber ich, ja, also das ist irgendwie maximal mies gelaufen, was meine Motivationskurve angeht. Ja, verstehe ich gut. Ja, an sich muss ich sagen, also um nochmal auf den Satz zurückzukommen von eben, wenn du es standardmäßig startest, dann hast du eben auch diese, du springst von Ort zu Ort und kannst an diesem Ort stehend quasi gucken. Also du kannst dich nicht frei bewegen, sondern du kannst halt so von Point of Interest zu Point of Interest springen. Was allerdings total desorientierend ist für mich in VR. Oh, okay. Du kannst allerdings auch umstellen auf, ich kann frei rumlaufen. So, das habe ich dann irgendwann auch gemerkt und gemacht. Deswegen ist dir schlecht geworden. Ja, das ist so der erste Punkt, wo mir schon ein bisschen queasy wurde. Und dann gibt es halt noch so diese Sache, dass du halt, dass sie eingebaut haben, dass du dich um 90 Grad drehen kannst, wenn du den Joystick bewegst. Und das geht halt nicht, also du steuerst quasi nicht die Kamera, sondern du kannst halt einfach 90 Grad Schwenk machen, so sofort. Sprich, du guckst eigentlich nach vorne, du machst den Joystick nach links und dann siehst du, wie es links von dir aussieht. So. Aber warum? Naja, ich weiß auch nicht genau, was deren was die Idee dahinter war, ob das irgendwie so ein Retro-Ding sein soll, dass es früher halt auch so war, dass es irgendwie so, keine Ahnung, ja. Also es ist irgendwie, es funktioniert dann ganz gut, weil du kannst nämlich auch durch Gucken quasi steuern. Also wenn ich jetzt nach rechts gucke und laufe, dann gehe ich automatisch weiter nach rechts. Aber halt für so Sachen wie, du bist jetzt irgendwo in eine Sackgasse reingelaufen und musst wieder zurück. Da kannst du dich halt nicht um 180 Grad drehen, wenn du hinten ein Kabel dran hast. Verstehe. Und dann kannst du halt mit dem Joystick sagen, so, jetzt laufe ich in die andere Richtung. Das sind dann so kurze Momente der Desorientierung, die dann auch nicht helfen beim Magengefühl. Aber ich glaube, das Hauptproblem war am Anfang schon, dass es eben nur diese Points of Interest gab, von denen man von einem zum nächsten springen kann. Und ja, das müsste doch eigentlich passen. Also das stelle ich mir eigentlich fantastisch vor, das so zu machen. Das war so meine Theorie, warum ich dachte, dass das Spiel sehr gut für 3D geeignet ist, dass du von Punkt zu Punkt springen kannst, ohne dass du was verlierst. Also wie bei Batman eben. Ja, also mir hat das nicht zugesagt. Also das war für mich, also vor allem, weil du halt so oft von Punkt zu Punkt springst. Ja. Und halt irgendwie also 3 Meter, ja. 3 Meter Sprünge quasi ständig machst. Das fühlt sich irgendwie, da wird mir wirr im Kopf von. Das Problem hatte ich bei Bound auch. Also ich fand es eher nervig, als dass mich das irgendwie beeinträchtigt hätte. Ja. Aber als ich dann eben zurückgestellt habe auf frei rumlaufen, muss ich sagen, hatte ich echt, also es ist eine sehr schöne Welt, die sie da haben. Man ist da so auf dieser wahrscheinlich Insel, keine Ahnung. Läuft da rum und sieht halt irgendwie seltsame Lichter am Himmel erst und läuft dann weiter rum und dann kommt irgendwie so eine außerirdische Sonde plötzlich und man hat so diese Erfahrung der dritten Art sozusagen, was in VR echt krass ist. Also das fühlt sich sehr, sehr direkt an sozusagen. Und danach geht's halt dann ins eigentliche Spiel über. Du kommst dann so in so ein Tal quasi und man muss schon fast sagen, da ist eine Westernstadt, um wieder aufs Western-Thema zurückzukommen, die so umzingelt ist von einem Force Field, und außerhalb dieses Force Fields ist so eine seltsame Alien-Landschaft. Und dann musst du eben da rumlaufen und irgendwie dir Hologrammfilmchen angucken von den wahrscheinlich ehemaligen Bewohnern, Bewohnerinnen, die dann Sachen erzählen über dieses Ding. Und irgendwann findest du dann jemanden, der dir eine Quest gibt, die du dann versuchst umzusetzen. An der Stelle bin ich dann, habe ich erstmal aufgehört. Ganz grundsätzlich muss ich sagen, die Atmosphäre ist großartig. Das Einzige, wo es so ein bisschen hakt für mich, ist halt die Interaktion, weil ich nie weiß, kann ich Dinge mitnehmen? Also ich habe noch nicht herausgefunden, ob ich überhaupt Dinge mitnehmen kann. In den bisherigen Sachen nicht so. Das Einzige, was du mitnehmen konntest, war das Buch. Ja, aber das ist halt die Seiten. Das fühlt sich halt irgendwie seltsam an, so aus heutiger Sicht, weil du hast so diese Laterne, die da rumsteht, du kannst die Laterne anschalten. Die kannst du mitnehmen. Ich habe nicht rausgefunden, wie. So. Ach so, du schaltest sie, ja genau, du kannst sie anschalten, aber legst sie dann zurück, oder? Ja, ja. Ja. Aber das ist halt so einfach unintuitiv aus heutiger Sicht, dass da eine Laterne ist. Und ich denke mir, die kann ich bestimmt später brauchen, die packe ich ein. Aber nein, ich kann sie nicht einpacken. Ja. So, also, aber das sind halt einfach so Sachen, die sind der Tradition dieses Spiels geschuldet, denke ich mal. Da muss man sich wahrscheinlich drauf einlassen. Aber ansonsten freue ich mich drauf, wenn mir wieder weniger schlecht ist und ich weiterspielen kann. Ja, mal sehen, ob das nochmal was wird. Ich frage mich, ob man da so Sea-Legs bekommt mit der Zeit. Ja, ja, tust du. Also ich merke das bei mir auch. Also wenn ich öfter in VR bin tatsächlich, dann wird meine Toleranzgrenze, was solche Dinge angeht, größer. Mhm. Aber dieses ständige Hin- und Herspringen am Anfang, das hat jetzt wieder getriggert für mich. Ja. Ja. Aber Obduction an sich wahrscheinlich auch ohne VR eine tolle Sache, wenn man dann ein Gerät hat, auf dem es funktioniert, namentlich ein PC. Ja. Ja. Wahrscheinlich kommt es auch für Konsolen irgendwann, oder? Also, ich habe noch überhaupt keine Hinweise dazu gekriegt, dass es für Konsolen kommen könnte. Hm. Das haben sie nie irgendwie diskutiert und ich habe auch so das Gefühl, dass sie eher so die PC-Guys sind, beziehungsweise Mac-Guys früher. Ja. ich bezweifle es gerade ein bisschen. Okay. Ja, kann natürlich sein. Es ist Unreal Engine 4. Dementsprechend würde es jetzt nicht ganz grundsätzlich außer Frage stehen, aber. Ich würde sogar fast drauf wetten, wenn es für Konsole kommt, werden sie nicht selber den Port machen. Das könnte natürlich sein, ja. Ja, aber ganz grundsätzlich. Und ja, das ist ein Spiel, was du eigentlich auf der Konsole auch spielen willst, würde ich sagen. Ja. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich es im Podcast letztes Mal erwähnt habe, aber vielleicht hier noch der kleine Schlenker zu Civilization 5. Sechs. Ja. Genau, Civilization 6. Hatte ich das erwähnt? Nein. Ich weiß nicht, ich hatte es nach dem Podcast, glaube ich, erwähnt. Das ist jetzt erschienen. Ich bin ja ein großer Civilization-Fan und das war ja auch so gefühlt das einzige Spiel, was auf Mac über die Jahre immer erschienen ist. Mhm. Da brauchst du aber auch einen relativ relevanten, also relativ neuen Mac für, das ist ja, und ich habe es mir jetzt nicht gekauft, weil ich nicht gecheckt habe, ob mein Mac das abspielen kann. Ja. Und Steam war da nicht sehr hilfreich, weil da stand was von Mindestanforderungen, aber ich habe halt keine Ahnung, ob jetzt meine Hardware besser oder schlechter ist als das, was da steht. Und es ist übrigens auch im App Store. Ja. Und da habe ich dann auch in den Kommentaren nochmal gewühlt und da standen auch andere Sachen als auf Steam. In den Kommentaren von Steam standen andere Sachen als in den Kommentaren vom App Store. Also hier ob's steht geht halt, oder nicht. Hier und steht halt, dass du mindestens, was eingebaute Grafik angeht, eine Iris Pro brauchst, was, glaube ich, nur die allerneuesten MacBooks haben. Oder halt, wenn es eine dedizierte Grafikkarte ist, was besseres als eine Radeon HD 6970 oder eine GeForce GTX 775M. Genau, und ich habe einen Mac von letztem Jahr. Das sollte gehen. Aber halt einen 13 Zoller. Okay. Der vielleicht nur nicht die Intel-Grafik hat. Ah, ja. Und deswegen bin ich mir komplett unsicher, ob das läuft. Da gucken wir nach dem Podcast einfach mal, was du für eine integrierte Dings da hast und dann. Und ich habe eh keine Zeit. Ja. Das kommt ja erschwerend hinzu. Du musst dir nämlich einen Namen ausdenken für dein neues Spiel. Ja, ich hoffe, wenn wir aus dem Podcast rauskommen, hat Aga sich schon einen Namen für unser Spiel ausgedacht. Aber ja, so ist die Arbeitsteilung. Du podcastest und die Arbeit passiert nebenher. Und Aga macht die Arbeit, genau. Ah, seufz. Ja. Nun ja. Na gut, ich scrolle hier gerade durch MacBook-Sheets. Das wird jetzt während dem Podcast nichts mehr. Insofern nehme ich diesen Anlass einfach an, um uns zu verabschieden von unseren Hörern und Hörerinnen und eine schöne Restwoche zu wünschen und zu hoffen, dass sie auch nächstes Mal wieder einschalten. Das heißt Fanboys. Bis dann. Ade. Winke, winke.